Erste Gefahr: Hype. Eine der größten Gefahren für Blockchain allgemein ist das schon oft erwähnte irreführende Marketing. Manche Blockchain-Initiatoren wissen es einfach nicht besser. Anstatt Dezentralisierung zu fördern, schaden sie durch einen übermäßigen Hype der Idee der Blockchain nur. Eines der bekanntesten und plakativsten Beispiele ist das von Long Island Iced Tea, ein Unternehmen, welches sich aus Marketinggründen in Blockchain Iced Tea umbenannt hat. Der Preis der Aktie der Firma verdoppelte sich nur aufgrund des Hype-Namens Blockchain über Nacht. Dem Ganzen folgten dann jedoch viel negative Presse und eine saftige Strafe der Börsenaufsicht. Solche Beispiele erinnern an die Zeit der Dotcom-Blase in den 90er Jahren. Auch damals priesen Firmen eine gänzlich wertlose Technologie als Erfolgsmodell an, um kurzfristigen Profit zu erzielen. Dies gibt es leider im Blockchain-Bereich ebenfalls. Fast sektenartig scharen sich Fans um irgendwelche Blockchain-Projekte. Dadurch wird oft ein Produkt oder eine Dienstleistung beworben, welche eigentlich gar keine Blockchain benötigen würde. Durch die offensive Werbung mit dem Wort Blockchain bringt das den Projektbetreibern jedoch einen kurzfristigen Profit. Dies führt dann zur teilweise berechtigten Kritik in den Medien und zur Verunsicherung der restlichen Bevölkerung und der Unternehmen, die ansonsten für das Thema Blockchain durchaus offen wären. Die einzige Lösung hierfür ist korrektes Marketing aller Beteiligten und ein Fokus auf die Langlebigkeit und Nachhaltigkeit der Blockchain-Projekte. Genau dafür stehen wir auch beim Hashtag CryptoFit-Projekt. Wir alle sollten all jene Projektinitiatoren zurechtweisen, welche hochaggressive Halbwahrheiten verbreiten und damit der ganzen Branche Schaden zufügen. So kann dieser Gefahr der Chaos gemacht werden.